Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio hören Sie den Soundcheck, und zwar den zweiten Teil von Country und Western. Guten Abend. One, two, one, two. The engine turns on a dime, but I ain't going nowhere tonight. Can explain what I don't know. One shot, one beer, and a kiss before I go. One more kiss before I go. One more night and day. Breath all heavy and slow. One shot, one beer, and a kiss before I go. Miss those nights at the bar with every girl all loaded like freights. And the pain in the morning comes as easy as it goes. Can't find the truth in a house of lies. And you can't see tomorrow with yesterday's eyes. One shot, one beer, and a place with no. One more kiss before I go. One more night and day. Breath all heavy and slow. One shot, one beer, and a kiss before I go. Das war Ryan Adams, nicht Brian Adams, sondern Ryan Adams, und zwar mit seiner Band Cardinals von der CD Jacksonville City Nights. Hat schön angezählt, 1, 2, 3, 4, A Kiss Before I Go hieß der Titel. Und nun etwas zur Erbauung. Van Zandt, das sind Donny und Johnny, der eine Donny bei der Band 38 Special und der andere Johnny bei Lynyrd Skynyrd. Dann gab es noch Ronnie Van Zandt, auch mal bei Lynyrd Skynyrd gewesen, aber einer derjenigen, die bei dem Flugzeugabsturz der Band, wann war der, 77, 78, ums Leben gekommen ist. Donny und Johnny haben also zusammen eine CD gemacht, Get Right With The Man, produziert in Nashville, Tennessee. Und daraus hören wir Help Somebody. Granddaddy was a hillbilly scholar, blue collar of a man. He came from the school where you didn't need nothing if you couldn't make it with your own two hands. He was backwoods, backwards, use words like no sir, yes ma'am, by God be darned. Hell yeah, I'm American. And all the years he walked this earth, I swear all he did was work. Said the devil dreams on an idle horse, so you listen to me, squirt. Don't get too high on a bottle and get right with a man. Fight your fights, find your grace and all the things that you can't change. And help somebody if you can. Granny said, sonny, stick to your guns if you believe in something, no matter what. Cause it's better to be hated for who you are than beloved for who you're not. She was 5 feet of concrete, New York born and raised on a slick city street. She cold stare you down, stand her ground, still kicking and screaming at 93. I remember just how frail she looked in that hospital bed, taking her last few breaths of life, smiling as she said, don't get you high on a bottle, just a little sip every now and then. Fight your fights, find your grace, and all the things that you can't change, and help somebody if you can, and get right with a man. Tell a joke that ain't that funny more than once, and if you wanna hear God laugh, tell him your plans don't get you high on a bottle. Get riding with a man, son. Fight your fights, find a grace, and all the things that you can't change, help somebody if you can, and get right with a man. Woo! Kämpfe deine Kämpfe, tu, was du tun musst, helfe jemandem, wenn du kannst, und denke immer an den Mann da oben. Die Brüder Donny und Johnny Van Zandt, Help Somebody, von ihrer CD Get Right With A Man. Eddie Arnold, 1918 geboren, ist wieder ins Studio gegangen. After All These Years heißt denn konsequenterweise seine neue CD, seine letzte CD vielleicht. Und was macht der? Der macht das, was wir heute Abend schon ein paar Mal hatten. Er singt Songs, die schon ein Dutzend Mal, wenn nicht 100 Mal gesungen worden sind. Und er singt sie gut, dieser Mann. Und er singt sie manchmal vielleicht sogar noch besser als die, wie sie im Original gesungen worden sind. Eddie Arnold mit einem Song, den Roger Miller geschrieben hat, mit einem ironischen Song, mit einem ironischen Fernfahrerlied, der meint, schon alles gesehen zu haben. King of the Road, Eddie Arnold. Trailers for sale or rent, rooms are let 50 cents. No phone, no pools, no pets. I ain't got no cigarettes. All but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 full bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Baker May. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke all stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, in every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. I'm a man of means by no means, king of the road, king of the road, king of the road. Wenn man diesen Song das erste Mal hört, könnte man annehmen, es handele sich um Little Feat. Es war aber nicht Little Feat, es war ein Mann aus Texas, der heißt John Randall, John ohne H und Randall mit Doppel-L am Ende. Walking Among the Living heißt dessen CD. Und dass es daran liegt, dass zwar nicht die ganze CD, aber zu immerhin dieser Titel klingt wie Little Feat. Ist kein Wunder, denn George Massenburg, der Little Feat-Produzent, hat diese CD produziert und die CD, das sagte ich, den Titel Walking Among the Living und der Song, der hieß Baby, Won't You Come Home. Die nächste Nummer, der nächste Song, erinnert auch ganz stark an eine Band, an eine ganz bestimmte Band. Mehr dazu nach dem Lied. Der Song, der heißt Lights Go Out. When you're here, it's the ground, and there ain't nothing but the sound of the speeding automobiles passing by. When you can't even cry, 'cause there ain't no tears left in your eyes, and the flies, they're all buzzing round your head. Just remember what I say, there ain't no truth until we're dead. Eigentlich nur eine Rock'n'Roll-Band Country-Musik, nämlich die Rolling Stones. Aber es waren nicht die Rolling Stones, es war eine Band aus den USA. Die heißen die Deadstring Brothers. Drei Männer und eine Frau, und verwandt sind sie eigentlich auch nicht. Ihre CD heißt Starving Winter Report und diese ganze CD ist in diesem Stil gehalten, so wie die Rolling Stones eben Country machen würden, wenn sie es heutzutage ab und an wenigstens noch mal täten. Let's Go Out hieß der Titel von den Dead String Brothers. Wir bleiben bei den Rolling Stones bzw. bei dem Autoren-Ehepaar Jagger Richards. Die hatten mal einen Song geschrieben in den 70ern, der hieß Gimme Shelter. Und diesen Song, den interpretiert Keith Mateer gleich fast als Bluegrass. Keith Mateer hat auch eine neue CD gemacht, die heißt Right Out of Nowhere. Unter anderem singt sie da den Titel Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival und eben Gimme Shelter. Gimme Shelter also von Keith Mateer. Willow, Willow, I was all eat up with the thought of having you. little girl, and before too long, you would be mine. Then things turned all around, upside down, and I found out the truth. Let me go, turn me loose, I changed my mind. Let me go, turn me loose, I changed my mind. Don't know why I thought you were so fine. Bitter taste of truth has spoiled the wine. Let me go, turn me loose, I changed my mind. You must have thought I was dumber than a sack of hammers. Well, maybe you was right. That don't make no difference anyhow. Cause I caught you laying with a good-for-nothing so-called friend of mine. I gotta make this breakup happen now. Let me go, turn me loose, I changed my mind. I don't know why I thought you were so fine. The bitter taste of truth is spoiled wine. Let me go, turn me loose, I changed my mind. Billy Joe Shaver mit einem knappen Liedchen betitelt I Changed My Mind von seiner letzten CD The Real Deal. Und wenn man es ganz genau nimmt, hat Billy Joe Shaver zwei CDs produziert. Die andere heißt dann A Tribute to Billy Joe Shaver Live und die ist aufgenommen worden in einem Club in Austin, Texas zu seinem 65. Geburtstag mit Billy Joe Shaver, natürlich mit Geklagt Joe Ely. Und Jimmy Dale Gilmore, den hatten wir auch schon und so weiter und so fort. Und Kelly Willis ist auch dabei. Aber dieser Song eben, I Changed My Mind, der kam von seiner letzten Studio-CD, The Real Deal. Und nun dies. Ein Outtake, Back in the Saddle Again, hieß der Song oder dieses Songfragment. Gene Autry ist der Autor gewesen und auch der Sänger, damals irgendwann in den 40ern, Back in the Saddle Again. Und gesungen haben, das hat man gehört, Johnny Cash und Willie Nelson. Und dieser Outtake ist auf einer CD, die heißt Highwaymen, The Road Goes On Forever, 10th Anniversary Edition. Die zweite Highwaymen CD, die ist vor 10 Jahren erschienen und nun ist sie neu ediert auf CD mit 5 oder 6 Outtakes von dieser Länge und von dieser Qualität. Das ist alles ganz nett. Was die CD aber wirklich lohnt, ist das, was Willie Nelson und Kris Kristofferson, zwei Mitglieder der Highwaymen, zu dieser Zeit schreiben. Die anderen, Johnny Cash und Waylon Jennings, sind inzwischen verstorben. Und das, was sie schreiben, das ist, wie gesagt, recht interessant. Willie Nelson schreibt da zum Beispiel, wie es überhaupt zu diesen Highwaymen gekommen ist. Johnny Cash und June Carter, seine Frau, waren zu einer Weihnachtsshow in die Schweiz eingeladen und sie fragten Waylon Jennings und Kris Kristofferson und Willie Nelson, ob sie nicht alle mitkommen wollten. Und dann fuhren sie und bevor sie losflogen, fragte ein Fotograf Waylon Jennings, warum denn ausgerechnet eine Weihnachtsshow in der Schweiz? Und Jennings antwortete, weil Jesus dort geboren ist. In diesem Stil geht das dann weiter. Und aus diesem kurzen Auftritt oder aus diesem einmaligen Auftritt wurden dann die Highwaymen und viele, viele Konzerte folgten und, so wie Willie Nelson sich erinnert, eine recht angenehme, eine recht schöne Zeit. einen Song der Highwaymen natürlich. Und da sind wir wieder bei Billy Joe Shaver, weil der diesen Song geschrieben hat. Und die vier anderen singen ihn dann und der heißt Live Forever. Catch tomorrow now. You're gonna wanna hold me just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. And your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. When this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. One, a two, a one, two, three, play. This goes out to Doug Song, Texas Tornado, leader of the Sir Douglas Quintet. He's up there jamming with Buddy Holly and Bob Wills. God bless him. Just let her go. Just let her go. It ain't worth the pain if you let her go. It's not her fault. It's not her fault. Der Anfang, das Anzählen und die paar Worte, die man eben zum Schluss hörten, die waren von Doug Sam. Doug Sam hat diesen Song geschrieben, Just Let Her Go. Und Sid Griffin hat ihn gesungen, ihm zu ehren, wenn man so will. Sid Griffin, das ist mal eines der Mitglieder einer Band namens Long Riders gewesen. Und die Long Riders wiederum, das waren zusammen mit Green on Red und Rank and File und vielen anderen. Das, was man in den 80ern, waren es die 80er, Cowpunk nannte. All die Bands gibt es nicht mehr, aber ein paar Mitglieder dieser Bands machen noch Musik. Und im Falle von Sid Griffin war es so, dass er nach England ging. Was er dort gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat ein Buch geschrieben und vielleicht noch ein zweites. Hat 97 dann erst wieder eine CD gemacht, Little Victories, und nun wieder eine As Certain As Sunrise, Sid Griffin. Und diese CD ist sehr, sehr ruhig, und dieser Song eben, Just Let Her Go, ist wirklich der aufreibendste auf dieser CD. John Prine und Glory of True Love von John Prines neuer CD. Die heißt, Moment, da muss ich eben mal sehen, die heißt, ne, wie heißt sie denn? Fair and Square. Ein Lied also von dem ewigen Träumer, von dem chronischen Träumer. John Prine, der nach 9 Jahren wieder eine CD gemacht hat. Glory of True Love. Oh, the glory of true love is a wild and precious thing. It don't grow on old magnolias, only blossom in the spring. No, the glory of true love is it will last your whole life through. Never will go out of fashion, always will look good on you. You can climb the highest mountain, touch the moon and stars above, but old faithful just a fountain compared to the glory of true love. I could have my lunch in London and my dinner in St. Paul. I got some friends in Albuquerque where the governor calls me Gov. You can give them all the goodwill for the glory of true love. You can climb the highest mountain, touch the moon and stars above, but old faithful's just a fountain compared to the glory of true love. Glory, glory, glory, glory, you can't never get enough. Time alone will tell the story of the glory of true love. through life. Todd Fridge hieß der Mann, der da gerade eben gesungen hat. Todd Fridge, Walk Softly on the Bridges. Todd Fridge, der nicht nur aussieht wie ein Cowboy, sondern auch einer ist, Farmer nämlich, und nebenbei ein wenig Musik macht. Seine neue CD heißt wie er, Todd Fridge. Hier sind Brooks and Dunn mit einem Song ihrer CD Hillbilly Deluxe. Es gab mal eine LP von den Flying Breed Brothers, die hieß Hillbilly Deluxe. Damit haben Brooks and Dunn nichts zu tun. Ihr Song heißt Belief. Old man Wrigley lived in that white house down the street where I grew up. Mama used to send me over with things. We struck a friendship up. Spent a few long summers out on his old porch swing. Said he was in the war, went in the Navy, lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time, how you keep from going crazy? He said, I'll see my wife and son in just a little while. I asked him what he meant. He looked looked at me and smiled, said I raised my hands, bow my head. I'm finding more and more truth in the words written in red. They tell me that there's more to life than just what I can see. Years later, I was off at college, talking to Mom on the phone one night, getting all caught up on the gossip, the ins and outs of the small town life. She said, oh, by the way, son, old man Wrigley's died. Later on that night, I laid there thinking back. Thought about a couple long lost summers. I didn't know whether to cry or laugh. There was ever anybody deserved a ticket to the other side, it'd be that sweet old man who looked me in the eye. Said I raised my hands, bow my head, finding more and more truth in the words written in red. They tell me that there's more to life than just what I could see. I can't quote the book, the chapter or the verse. You can't tell me it all ends in a slow ride in a hearse. You know I'm more and more convinced the longer that I live. Yeah, this can't be, no, this can't be, no, this can't be. Das war's, mehr oder weniger. Zum Schluss ein Song, den Elvis Presley und Willie Nelson mal gesungen haben. Hier ist der von Ryan Adams und den Cardinals, Always On My Mind. Tschüss. As I could have, maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely nights. I guess I never did. things I should have said and done. I just never took the time. But you're always on my mind. You're always on my mind. Tell me that you're to keep you Deutschlandfunk.